18. Brief. Wie haben wir die Dinge nun zu betrachten? Liebe Vanessa, wir sind bei der Betrachtung des Stoffs, aus dem die Welt gemacht ist, so weit gegangen, wie es mir in diesen Briefen möglich ist. Deine Lehrerin in der 3. Klasse hat dir gesagt, Materie sei dieser Stoff, geistlos, leblos. Und ich habe versucht, dir zu zeigen, dass die Welt beileibe nicht einfach dieser Stoff ist, sondern lebendiges, fühlendes Gewahrsein. Worauf es mir hier besonders ankommt, es genügt nicht, dass man versucht, sich dieses Gewahrsein vorzustellen oder es sich irgendwie zurechtzulegen, sondern man muss es fühlen. Wenn du dir die bisherigen Briefe noch einmal vornimmst, dann versuch sie mit Kopf und Herz aufzunehmen. Fühle und denke nicht bloß. Aber wir können es nicht einfach bei dem bisher Erreichten belassen und uns häuslich einrichten in der Einheit des Energie-Gewahrsein-Ozeans. Ich habe dir diese Briefe nicht geschrieben, um dich zum Rückzug von der Welt zu bewegen, damit du dich von jetzt an auf die Erfahrung innerer Glückseligkeit beschränkst. Spirituelle Praxis kann natürlich solche Erfahrungen mit sich bringen, weil sie uns die tiefe Verbundenheit mit dem Raum von Fühlen, Energie, Gewahrsein empfinden lässt. Von Zeit zu Zeit ist es notwendig, dass wir uns zurückziehen, in Klausur gehen, ganz mit uns allein sind, denn so regenerieren wir uns und erneuern die Verbindung zum Fühlen, Energie, Gewahrsein. Aber lebenslange Zurückgezogenheit ist für die allermeisten von uns nicht das, was wir wirklich brauchen. Unsere Welt ist die der roten Scheunen, dreibeinigen Katzen und Reifenpannen, die Welt von Geburt und Tod, und das ist es, womit wir uns auseinanderzusetzen haben. Wir brauchen eine Verbindung zum Fühlen, Energie, Gewahrsein, wie es sich in dieser Welt zeigt. So wird sich das Bewusstsein der Heiligkeit unserer Welt vertiefen. Und auf diesem Weg helfen wir uns selbst und anderen. Nur so können wir eine wahrhaft humane Gesellschaft entstehen lassen. Wenden wir uns also den Dingen zu. Wie haben wir die Dinge zu betrachten, nachdem wir jetzt wissen, dass sie, wie wir, Muster von Fühlen, Energie, Gewahrsein sind und nicht bloß Klumpen leblosen Stoffs? Darin sind sich alle Dinge gleich, und doch unterscheiden sie sich voneinander. Und auf der Ebene des gewöhnlichen Lebens spricht durchaus einiges dafür, zwischen unbelebten, lebendigen und denkenden Dingen zu unterscheiden. Es gibt ja wirklich Autos, Bäume, Katzen, Menschen, Engel, Dalas und so weiter. Und so sehen wir unsere Welt normalerweise als einen mit festen, realen Dingen angefüllten Raum. Wir sehen die Dinge als wirklich und die Veränderungen, die sie durchmachen, empfinden wir als zweitrangig. Denk beispielsweise an Sergi. Im Lauf der Jahre wird sie mal krank, mal ein bisschen dünner oder dicker, sie bekommt Flöhe und so weiter. Aber in all diesen Veränderungen ist sie für uns immer derselbe Hund, dieselbe Sergi. Wir sehen in Sergi ein reales, festes, lebendiges Ding. Diese Grundannahme über den Aufbau unserer Welt rührt teilweise daher, dass wir meinen, die Dinge entsprechen tatsächlich unserer Sprache. Europäische Sprachen sind voller Substantive, und deshalb meinen wir, die Welt sei voller realer Dinge. Aber wie real sind die Dinge eigentlich? Sind sie nicht auch das Ergebnis der Kreativität unserer Wahrnehmung? Könnten wir die Welt nicht auch anders wahrnehmen und würden wir dann nicht auch anders in ihr leben? Letzte Nacht gab es einen ziemlichen Sturm. Keiner von der ganz üblen Sorte, eher verspielt, aber laut. Und er besaß Rhythmus. Lauter, leiser, lauter, leiser. Der Klang erinnerte mich an einen Obertonsänger, den ich mal gehört habe. Er konnte zwei verschiedene Melodien, die eine ganz hoch, die andere ganz tief, gleichzeitig singen. Letzte Nacht fiel mir besonders auf, dass wir diesem vielfältigen Muster den Namen »Der Sturm« geben. Ich hatte darüber nachgedacht, was ich dir über Dinge schreiben soll, über unsere Gewohnheit, in jedem Muster unseres Lebens ein Ding zu sehen. Dieser Sturm also, ist das ein Ding? Natürlich nicht, wirst du sagen. Er ist ein vielfältiges Geschehen aus Luftbewegung, Widerstand, Schnee, Temperatur und so weiter. Weißt du noch, wie ich in der Zeit, bevor ich hier in Klausur ging, so vom Wetterkanal im Fernsehen fasziniert war? Alle paar Stunden habe ich eingeschaltet, um mir die Satellitenbilder von Hoch- und Tiefdruckgebieten und Wetterfronten und nahenden Unwettern anzusehen. Die Kommentatoren reden da immer so, als bestünde das Wettergeschehen aus lauter Dingen. Stürme, Tiefdruckgebiete, Hochdruckgebiete, Kaltfronten, Warmfronten, der Jetstream und so weiter. Besonders viel Spaß machte mir immer das Getue um irgendwelche Gewitterfronten oder Störungen, wie sie das nennen. Stunden, manchmal auch tagelang, halten sie uns darüber auf dem Laufenden. Aber dann, am nächsten Tag, ist plötzlich nichts mehr von der ominösen Störung auf der Wetterkarte zu sehen. Der Kommentator verliert kein Wort mehr darüber, nicht einmal, um zu sagen, dass sie jetzt weg ist oder wie sie verschwunden ist. Diese Störungen, insbesondere Stürme, haben offenbar ihre ganz eigene Art des Kommens und Gehens.